Yo! Freestyle Shit von FD. Fresh Dumbledore labert in dein Ohr und erzählt dir was von sich. Aha! Yo! Willst du mich? Willst du Impotenz? Willst du jemanden, der niemals in der Schule schwänzt? Yo! Willst du jemanden, der einen übelst langen Bart hat? Hä? Der höchstens einmal in der Woche ein Bart hat? Ein Bart mit D, B-A-D, yo, F-D. Rap für dich, für sich, für mich. Ein Gedicht, yo. Jetzt kommt der Refrain, aha. Auf die Stumbledore, Freestyle-Scheiße. Auf die Stumbledore, Freestyle-Scheiße. Ja, reicht schon, okay. Yo, es geht weiter mit meinem Text. Ich bin verstammelt, du. Ich erzähl dir Dreckskacke. Ich glaub, ich hab ne Macke. Du alte Scheiß Kanacke. Sag dir meinen Großvater zu, meinen Negerbrüdern. Yo, aber ich mach jetzt alles wieder gut. Yo, ich fress meinen Hut, meinen rappenden Hut, der die Schüler in Hogwarts in ihre Häuser einteilen tut. Ja, ich bin der Hut. Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin, Hufflepuff ist scheiße, Hufflepuff ist Chim-Chimini, Chim-Chim. Ja, ich bin Harry und ich wollte nur sagen, das ist mein Text. Mein Text. Mein Text, mein Text, mein Text. Komplett bescheuert. Komplett bescheuert. Das ist komplett bescheuert. Halt mal die Fresse, das ist mein Song. Los, raus hier. Au, oh, au, oh, ja. Yeah.